假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道。舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice。 普契尼、威尔第、马斯内、柴可夫斯基、亨德尔、博伊托、梅耶贝尔、瓦格纳等作曲家的歌剧。 Empfindung, liebe Sorge.

l'anima delittosa che offesa da un tiranno in van riposa. Svegliatevi nel cuore, furia dell'alma offesa, a farvi un tradito, a spravendetta. Svegliatevi, svegliatevi nel cuore, furia d'un'alma offesa, a farvi un tradito, a spravendetta. Svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi nel cuore, furia d'un'alma offesa, svegliatevi nel cuore, furia d'un'alma offesa, a far d'un traditor, d'un traditor, a spravendetta, a far d'un traditor, a far d'un traditor, d'un traditor, a spravendetta. quei meraviglie Jardin fortuné

Yes, indeed. Я тебя желанный друг.

lascia stare i santi, guarda per il suo mistero, le diverse Hey!

am besten kann, mir bringt es nicht bei, als Kämpfer steht in allem. Mein Fall, ich liebe dich, wie wenn ich stehe. Was nur ein Zwei. Marschall, der lebende Sohn Jovinei. Und lacht in sein helles Schrei, eine Stimme schreit im Hals. Thank you. or tu Sibilla che tutto sai della mia stella mi parlerai canta il tesoro canta il oceane separi Gloria mia, Santo Tiberia la corte lasciai, di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del re Giambasciatore. Wir bewegt mich in Sinn, wo halt will nicht länger klagen, nicht so sie von Tutte sagen, denn es gibt noch diese Frauen, die uns waren, diese Mauen, reich will und ist unser Leben, wenn du keine treu geblieben, treu schönes Wort, der Liebe sie verloren, ach, der Liebe sie verloren.An den Felsen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, bringt zertönen sachte Lieder. Hell am Dunkel ihm entzogen, kommt der Stern der Lieb gesogen, leuchte mild herein und lass die Dieses Zeichen gibt, dann machst du meinen Herzen. ich nicht sehr, bin ein Mann, nicht viel dran. Liebchen fein, ich schau auf andere an. Ich kenne wahrhaft Liebe gut, ich weiß wie die oft die Falschheit tut. Ich kenn die Wunder mit Freud. Ich sah ihr Wenden und Enden mit Leid. Ich kenn die Liebe mit Bericht, so tu ich weiß denn selber nicht, die Spessung halte ich niemals ein Diplomat muss weisam sein. Die achten Käufe sind bei mir, ich finde es gibt so viel Barbier, ich trau die Fäder selten ein, kommt doch hin, geht hin, hin. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr in dich, ich grüße Hand an, sie mein großer Namen. La la la la la la la la la la. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Dank dir Champagne ist hier, auch häufig kantaniert. Jetzt ein großes Küssen mit allen diesen Süßen. La, da, da, ju, ju. Glock, la, warga, pro, dann kann ich gleich vergessen. Das feine Vaterland. Voilà! wenn ich immer gehe, ich fühle deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und beten dir zu Füßen sinken.